50 languages. 97. 97. Konjunktionen 4. Konjunktionen 4. Er ist eingeschlafen, obwohl der Fernseher an war. Er ist eingeschlafen, obwohl der Fernseher an war. Er ist noch geblieben, obwohl es schon spät war. Er ist noch geblieben, obwohl es schon spät war. Er ist nicht gekommen, obwohl wir uns verabredet hatten. Er ist nicht gekommen, obwohl wir uns verabredet hatten. Der Fernseher war an. Trotzdem ist er eingeschlafen. Der Fernseher war an. Trotzdem ist er eingeschlafen. Es war schon spät. Trotzdem ist er noch geblieben. Es war schon spät. Trotzdem ist er noch geblieben. Wir hatten uns verabredet. Trotzdem ist er nicht gekommen. Wir hatten uns verabredet. Trotzdem ist er nicht gekommen. Obwohl er keinen Führerschein hat, fährt er Auto. Obwohl er keinen Führerschein hat, fährt er Auto. Obwohl die Straße glatt ist, fährt er schnell. Obwohl die Straße glatt ist, fährt er schnell. Obwohl er betrunken ist, fährt er mit dem Rad. Obwohl er betrunken ist, fährt er mit dem Rad. Er hat keinen Führerschein. Trotzdem fährt er Auto. Er hat keinen Führerschein. Trotzdem fährt er Auto. Die Straße ist glatt. Trotzdem fährt er so schnell. Die Straße ist glatt. Trotzdem fährt er so schnell. Er ist betrunken. Trotzdem fährt er mit dem Rad. Er ist betrunken. Trotzdem fährt er mit dem Rad. Sie findet keine Stelle, obwohl sie studiert hat. Sie findet keine Stelle, obwohl sie studiert hat. Sie geht nicht zum Arzt, obwohl sie Schmerzen hat. Sie geht nicht zum Arzt, obwohl sie Schmerzen hat. Sie kauft ein Auto, obwohl sie kein Geld hat. Sie kauft ein Auto, obwohl sie kein Geld hat. Sie hat studiert. Trotzdem findet sie keine Stelle. Sie hat studiert. Trotzdem findet sie keine Stelle. Sie hat Schmerzen. Trotzdem geht sie nicht zum Arzt. Sie hat Schmerzen. Trotzdem geht sie nicht zum Arzt. Sie hat kein Geld. Trotzdem kauft sie ein Auto. Sie hat kein Geld. Trotzdem kauft sie ein Auto.